genug, Heimatstadt, die Lande hab ich geschützt. Doch uns kriegt wir nicht raus, wir gehen für ewig hier zu Hause.